Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, dann ein herzliches Willkommen zur 12. Vorstandssitzung des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen heute am 5. Oktober. Wir beginnen mit ein paar Minütchen Verzögerung. Mein Name ist Vaku, ich werde die Sitzung heute leiten. Fürs Protokoll haben sich Tatjana und Jan dankenswerterweise gemeldet. Anwesend sind der Wolf, der Toffer, Nivako und die Isan. Damit sind wir dann heute nicht beschlussfähig. Das heißt, das Protokoll vom letzten Mal können wir schön finden, aber leider nicht drüber abstimmen. Damit wären wir dann schon bei den Berichten. Der Sven hat sich für heute entschuldigt. Als nächstes wäre ich dann dran. Ich trage das gleich noch nach. Ich war am 22. September auf dem Fachtag in Köln, was wirklich sehr interessant war. Der Sven war auch da. Ein Vortrag hat er unter anderem auch gehalten, die Ök, die Ratin aus Dresden. Ansonsten noch einige bekannte Leute waren da, wie der Padelun oder die Katascha. Am 26.09. hatten wir wieder einen Stammtisch in Düsseldorf. Am 27. die AGÜA-Satzung. Ansonsten habe ich so diverse Mails durch die Gegend geschickt. Unter anderem auch zwei Sachen an die AG-Technik, die wir auch bereits besprochen hatten mit den RT-Zugängen. Und sonst noch so Spams, Kleinigkeiten, Kalenderpflege. Das war's von mir. Dann ist der Wolf als nächstes dran. Ja, ich habe das Übliche, also ein bisschen was in den Tickets rumgematscht. Ansonsten waren die letzten zwei Wochen voll mit kommunalpolitischen Sitzungen, Treffen mit Betriebsräten, weil bei uns im Rhein-Sieg-Verkehrsbetrieben rumort ist und da kommt dann auch abendliche Treffen da noch dabei und das war es aber auch schon. Ich kann in das Pad nicht schreiben, das müsst ihr für mich machen. Hast du dich denn angemeldet? Ich bin auf das Pad gegangen, was ich so bei mir abgespeichert habe. Da ist ein Link auf das Etherpad drin und und ich glaube, daran scheitert es auch. Okay. Das ist der offizielle Link. Du musst dich einmal in der Pad-Gruppe anmelden. Okay, der Bali hat sich für heute entschuldigt, der Janis. Dann ist der Toffer ran. Ja, ich habe tatsächlich nur ein ganz bisschen Spam im RT gelöscht und das war's. Okay, danke dir. Und dann haben wir noch die Sann. Ja, immer die als letztes die kleinen Dicken, die quietschen, ich weiß. Ich habe AGÖA-Arbeit gemacht, war auch bei der AGÖA-Sitzung letzten Mittwoch, denn wir haben diesen Termin ja verlegt von freitags auf mittwochs, alle 14 Tage. Und dann war ich sehr schwer damit beschäftigt mit Social Media, weil wir ja jetzt auf zwei neuen Plattformen uns darbieten. Das ist eine ist Mastodon und Blue Sky. Und das ist wirklich sehr zeitaufwendig und noch alles sehr verwirrend, aber auch spannend. Ja, und ansonsten noch Tickets und divers. Danke dir. Ja, Martin wäre übrigens der Letzte, Isan, und nicht du, aber der Martin ist nicht da. Hat sich auch für heute entschuldigt. Der kann auch nicht so hübsch quietschen wie ich. So. Das stimmt allerdings. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit den Statistikberichten. Mitgliederstand 21. September sind 1390, davon stimmberechtigt 623. Fahrkassenbestand haben wir so ungefähr 158,48 €. Die Meldung ist vom 31. Mai. Wenn der Martin aus dem Urlaub ist, sollten wir vielleicht mal wieder einen neuen Kassenbestand abfragen. Dann haben wir GLS-Girokonto, Stand heute 9.701,68 €. Zinsertragskonto 29,99 €. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 59.835,97 €. Und auf dem Renditekonto 186.734,91 €. Die VKV-Kontostände findet ihr immer auf dem Vorstandsportal, also vorstand.piratenpartei-nrw.de, im Bereich Kontostände. Das ist der Stand vom 5. Juni, da hat sich aber auch nichts geändert. Sprich, wir hatten da keine weiteren Abrechnungen, VKV-Abrechnungen in der letzten Zeit. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit den Terminen. Am 8. Oktober sind die Landtagswahlen in Bayern und Hessen und auch die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 14. Oktober haben Sven und ich ein Vernetztreffen mit dem Bündnis für Demokratie um 14 Uhr. Dann haben wir am 17. Oktober um 18 Uhr, circa anderthalb Stunden, wieder eine Datenschutzschulung für alle Pressepiraten, Büropiraten, Kreisvorstände und für jeden, der sich dafür interessiert. Das findet im Big Blue Button statt. Es wird dazu auch nochmal eine E-Mail über die NRW-Info-Mailing-Liste geben. Ihr findet aber auch da die Einzelheiten auf unserem Vorstandsblog. Dann haben wir am 25. November die Marina NRW in Velbert. Dazu gibt es eine Wiki-Seite. Dazu gibt es auch einen Blogbeitrag auf unserer Webseite. Am 2. und 3. Dezember den Bundesparteitag in Hamburg. Der ist mittlerweile auch im Wiki angekommen. Dann gibt es zwei Deadlines. Einmal 31. Januar, die Deadline für die unbestätigten Unterstützungsunterschriften. Und am 1.3. die Deadline für die bestätigten Unterstützungsunterschriften. Diese Deadline wurde von der Bundesgeschäftsstelle gesetzt, wo diese UUs auch hin müssen. Noch nicht terminiert, aber voraussichtlich im April 2024 werden wir einen Landesparteitag haben und am 6. Juni finden die Europawahlen in Deutschland statt. Und das war's, was soweit im Patch steht. Gibt es da noch Ergänzungen? Ich kurz korrigieren. Ich hatte zumindest akustisch verstanden, dass du am 6. sind die Wahlen zum Europaparlament gesagt hast. Es ist der 9.6. Ja, da hast du wohl recht. 9. Juni, genau. Also sie gehen, glaube ich, vom 6. bis zum 9. Juni. Und da wir in Deutschland sonntags wählen, ist es bei uns der 9. Juni. Danke dir. Ja, Termine der Piraten NRW findet ihr auf unserer Webseite auch immer und im Menü unter Termine. Solltet ihr Stammtische, Infostände, Mitgliederversammlung oder sonstiges haben und den Termin dort nicht finden, bitte kurz bei mir melden oder an Vorstand@ schreiben, damit wir da eine möglichst vollständige Übersicht haben. Gut, Anträge haben wir heute keine. Das passt, weil wir könnten sie auch nicht behandeln. Umlaufbeschlüsse hatten wir auch keine, deswegen wären wir jetzt schon bei der aktuellen aus den Kommunen. Gibt es hier zum Beispiel auch aus dem ZuhörerInnenraum irgendetwas Aktuelles zu berichten? Infostände, Unterstützungsunterschriften, Sammlung, Stammtische oder. Oder natürlich auch von meinen KollegInnen. Ja, nur das, was ich eben schon angerissen hatte, ne? Also es gibt zum einen deftige Auseinandersetzungen über die Verteilung der LVR-Umlage, weil es da wohl Differenzen gibt. Es gibt aus dem Ministerium in Nordrhein-Westfalen die Anweisung, dass die Abgrenzungen für die Ukraine-Hilfen ab sofort wegfallen. Das ist natürlich blöd, weil durch diese Absonderung haben die ganzen Kommunen bisher angefallene Kosten auf 30 Jahre verteilt. Das ist haushaltskonform, das war auch so gewollt. Und angeblich ist dieses Jahr halt das nicht mehr notwendig, weil der Krieg aus irgendeinem Grund in Nordrhein-Westfalen vorbei ist. Und das führt dazu, dass die Sachen alle aktiviert werden müssen. Und die Kommunen befürchten, dass sie allein durch die dann zu aktivierenden Ausgaben ganz schön ins Schleudern kommen. Es kommen die Verpflichtungen beim offenen Ganztag dazu, die im nächsten Jahr wirksam werden. Und wir haben intern hier bei den Verkehrsbetrieben massive Schwierigkeiten mit dem Deutschlandticket, wo nämlich momentan alles so ausschaut, als würde unser Bundesverkehrsminister alles tun, aber die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs nicht weiter nach vorne stellen wollen und von daher sich bedeckt halt mit den Bundeszuschüssen, was wiederum die Träger der Verkehrsbetriebe, die Kommunen und Gemeinden und Landkreise ganz schön ins Schleudern bringt. So, und da würde ich bitten, dass alle Piraten sich da mit dranhängen und dagegen entsprechend auch laut werden. Dankeschön. Gut, danke dir. Ein kleiner Aufruf. Denn ich sehe eine Wortmeldung von Isan. Ja, ich wollte jetzt mal ganz nach Ordnung vorgehen, nachdem ich mich vorher nicht dran gehalten habe. Nein, ich habe eine Bitte an Wolf. Wenn du ins Pad kommst, kannst du das bitte verkürzt ins Protokoll eingeben? Weil, sorry, das war jetzt so viel, ich bin da absolut nicht mehr mitgekommen. Alles gut, kann ich machen, kein Problem. Außerdem komme ich inzwischen ins Bett. Ja, ich habe ja glücklicherweise unsere Telegram-Gruppe, die mir dabei behilflich ist. Super, danke dir. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Aktuelles Europawahl. Da haben wir eigentlich nur eine Liste von Links, die Planungsseite im Bund, im Wiki. Wir haben selber für uns hier in NRW ein Planungspad mit den Dingen, die wir hier von NRW aus gestalten und organisieren wollen. Und auch hier nochmal der Link zu den Formularen und der Unterstützungsunterschriften. Die findet ihr sowohl auf dem Vorstandsportal als auch auf unserer Webseite, also piratenpartei-nrw.de. Ja, jede Unterschrift zählt. Ihr könnt da nachlesen, was ihr machen müsst. Also ausdrucken, unterschreiben und an die Bundesgeschäftsstelle schicken. Next to do für die Europawahl ist im Prinzip das aus der letzten Sitzung. Ich habe das trotzdem jetzt nochmal hier reingeschrieben. Webseite haben wir schon, eine Übersichtsseite und ein paar Infos zur Europawahl, was als nächstes ansteht. Wir wollten pro Kandidat, also NRW-Kandidat, eine Webseite, also eine Seite anlegen mit einem Steckbrief und wo dann auch das Video irgendwann hinkommen soll. Da ist für den Steckbrief auch ein Pad verlinkt. Genau, und Kopfplakate, da müssen Sven und Elder sich um einen Fototermin kümmern. Wir hatten ja geplant, dass die Plakate für die beiden fertig sind, also zumindest als PDF fertig designt, so dass wir die auch auf der Marina zeigen können. Denn dann müssen wir ja auch eine Abfrage in Angriff nehmen, wie viel Plakate denn eigentlich so gewünscht werden in den einzelnen Kreisverbänden und VKVs. Okay. Ich sehe keine Wortmeldung und ich sehe auch niemanden im Sprechenraum. Ich mache weiter mit sonstigem Wichtigem. Da ist noch aus der letzten Sitzung an die Anfrage von Michael Ebner, dem Wahlkoordinator für die Europawahl. Da ging es unter anderem darum, wie viel Flyer könnt ihr realistisch betrachtet im Vorwahlkampf, also bis circa Anfang März, gebrauchen, also nicht lagern, sondern tatsächlich unter die Menschen bringen. Ich hatte gesagt, ich versuche mal herauszufinden, wie viele Kandidatinnen Flyer wir eigentlich zur Landtagswahl verteilt haben. Das ist ein bisschen schwierig, aber es sind zumindest 4.000 Flyer bestellt worden von den Kandidatinnen Flyer im Shop. Wesentlich weniger, als wir eigentlich erwartet hatten tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, ob die Zahl jetzt unbedingt für die Europawahl passt. Aber wir müssen dem Michael da, wir sind ihm da jetzt noch eine Antwort schuldig. In der ganzen Mail stand drin, dass die Flyer vom Bund organisiert werden und dann wohl kostenlos zur Verfügung stehen und in erster Linie dazu gedacht sind, im Vorwahlkampf für Infostände, wenn man Unterstützungsunterschriften sammelt und. Was meint ihr? Wir meinen nichts. Nee, heute nicht. Heute nicht, okay. Was haltet ihr denn von 3.000? Das ist etwas weniger als zur Landtagswahl. Aber die sind kostenlos. Zur Landtagswahl mussten die Kreisverbände dafür bezahlen. Oder sollen wir 4.000 machen? Wir sind ähnlich beschlussfähig, aber 4.000 klingt vernünftig. Wir müssen auch keinen Beschluss machen. Es geht einfach darum, dem Wahlkampfkoordinator auf seine Fragen zu antworten. Und das wurde eben auch schon angemerkt, dass noch sehr wenig Antworten auf sein Anschreiben gekommen sind von den Vorständen insgesamt, also bundesweit. Deswegen, wir sollten uns da dran setzen, damit Michael seine Antworten bekommt. Der muss ja auch weiterarbeiten. Dann wäre ich für 4.000. Wir haben die Regierungsbezirke, hier sollten wir das verteilen da drauf, dann passt das schon. Ja, auch 4.000 würde ich sagen. Ja. Ja, okay, gut. Die anderen Sachen hatten wir, die er gefragt hat, hatten wir schon beim letzten Mal geklärt. Ich hatte gesagt, ich würde ihm dann antworten. Unter anderem wollte er Ansprechpartner haben und so. Gut, das mache ich dann morgen fertig für ihn. Dann haben wir noch eine E-Mail bezüglich der WKO-Sitzung. Isan, das hattest du, glaube ich, schon irgendwie angemerkt. Ja, ich hatte das, war auch ein Schreiben, das uns leider nicht direkt an den Vorstand erreicht hat, sondern das ging an den Martin, der ja uns in der WKO-Sitzung bisher immer vertritt. Der ist aber jetzt in Urlaub. Und am 6.10. ist eben die nächste WKO-Sitzung. Und der Tick, der das Ganze dann macht, der hat auch wieder einen ganzen Strauß an Fragen gestellt. Die müssten wir auch beantworten, beziehungsweise geht es darum, wer kann, wenn Martin nicht in die WKO geht, wer kann diesmal vertretenderweise dabei sein? Ich kann das morgen machen, kein Problem. Also das ist eine sehr lange Mail. Entscheidend sind, glaube ich, unten diese 4, 5 Punkte, 3 eigentlich. Und wenn sich jetzt keiner zu Wort meldet, dann würde ich da jetzt einfach mal meine Meinung zu sagen. Okay. Mach das mal. Ja, dann mache ich das mal. Macht euch bitte schon mal Gedanken, wie viele Plakate ihr realistischerweise hängen könnt. Ja, da können sich Landesvorstände ganz viel Gedanken machen, hängen tun, aber letztendlich die Menschen in den Kreisverbänden und die jetzt anzufragen, wie viele Plakate sie denn hängen können, kann man machen, wird man keine vollständige Antwort bekommen, beziehungsweise nur von wenigen eine Antwort bekommen. Und es geht auch gar nicht so ums Hängen können, sondern es geht ja vor allen Dingen bei Menschen, die dafür kein Geld bekommen, sondern das ehrenamtlich machen, auch wie viel wollen sie hängen. Und dafür wäre es meines Erachtens erstmal wichtig zu wissen, was für Plakate kommen denn überhaupt. Also was muss ich mir vorstellen? Welche Themen, welches Design, welche Kandidaten, nur die ersten 2 oder nur eine oder alle 5 oder alle 20, keine Ahnung. Also ich finde, hier werden ständig Fragen gestellt und geliefert worden ist aber bisher noch überhaupt gar nichts. So, das würde ich dann auch gerne morgen mal so sagen, wenn ihr nicht sagt, nee, das geht nicht, das ist unsere Meinung, ist das nicht. Nö, du kannst zweistimmig diese Frage stellen. Ich dinge mit. Schon mal dreistimmig, auch wenn die 3 Stimmen heute nicht zählen. Aber nee, das ist ja eine legitime und vernünftige Gegenfrage auf die Frage, wie viel wollt ihr, ist von was genau? Ja, also ich meine, für uns ist es auch ein bisschen schwierig, irgendwie was hochzurechnen. Denn wir haben ja zur Landtagswahl, schlau wie wir sind, gesagt, wir nehmen das gleiche Design wie zur Bundestagswahl und ergänzen nur ein bisschen, sodass die Leute, die Plakate hängen, eben die von der Bundestagswahl nochmal wieder benutzen können. Und wir haben eben nur einen relativ kleinen Anteil neu bestellt. Also wir hatten für die 5 ersten Listenkandidatinnen hatten wir jeweils 200 Plakate gedruckt und für die 3 Themen, die wir ja per Lime-Survey ermittelt haben, die so unsere Hauptthemen waren zur Landtagswahl, hatten wir pro Themenplakat 300. Das habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Also wir hatten insgesamt 1.900 Plakate neu bestellt. Es sind dann aber auch von den Bundestagsplakaten nochmal wieder welche nachgestellt worden zur Landtagswahl. Also wir können da jetzt also wirklich keine Zahl angeben und eine entsprechende Umfrage, wie viel wollt ihr haben, geht meiner Meinung nach tatsächlich nur, wenn man auch zeigt, was man denn da anzubieten hat. Den nächsten Satz finde ich sehr entzückend. Wir überlegen uns gerade, die Plakate etwas früher zu bestellen, damit sie zum Plakatierungsstand tatsächlich da sind. Ja, da bitte ich doch drum. Naja, wir haben da auch schon andere Dinge erlebt, oder? Ja, richtig. Zur Bundestagswahl waren sie leider nicht pünktlich, aber das jetzt so als etwas herauszustellen, was irgendwie neu ist, dass Plakate pünktlich kommen, das finde ich schon lustig. Ich glaube, es bezieht sich ein bisschen mehr auf unsere Lagerkapazität. Und da würde ich sagen, können wir beruhigen. Wir haben Lagerkapazität, so dass wir Plakate auch ein paar Tage zwischenlagern können. Und wir hatten ja die grandiose Idee, dass wir das unseren Landesparteitag so legen, dass wir dann da auch Plakate verteilen können an Menschen, die mit Autos anreisen. Ja, und der dritte Punkt ist tatsächlich die E-Mail von Michael. Ansprechpartner zu benennen und so, das kann ich ja dann auch morgen alles klären, wenn ich da teilnehme. Hat gerade noch mal jemand die Uhrzeit für die WKO? Ich glaube, das war immer 19:30. Ah ja, hier oben steht. Ja, gut. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das übernimmst. Danke, Vako. Ich habe den Text jetzt nur so überflogen. Unten drunter steht noch etwas Wichtiges an alle, die sich das zutrauen und da gerne mitarbeiten möchten. Wir haben ja ein gemeinsames Wahlprogramm mit den europäischen Piratenparteien und das muss noch ins Deutsche übersetzt werden und das vorzugsweise noch vor dem Bundesparteitag, der am 2. und 3. Dezember stattfindet. Also wenn hier jemand ist, der sich das zutraut zu übersetzen, der sollte sich am besten direkt an den Martin wenden, Martin Colin Glaser, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland, oder ja gerne auch an uns hier, kurz E-Mail schreiben, dann versuchen wir herauszufinden, wo man da wie helfen kann. Ist sonst noch irgendwas in der E-Mail, was jetzt wirklich wichtig wäre zu klären oder zu erwähnen, Ivan? Jetzt direkt, nö. Außerdem bin ich sicher, dein kundiges Auge wird das noch finden. Ja, und im Zweifelsfall kann ich ja dann morgen dann noch was zu sagen. Gut, haben wir sonst noch was für sonstiges Wichtiges? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kündige ich hier schon mal den NÖ-Teil an, den wir heute haben. Und die nächste Sitzung wäre dann am 19. Oktober in 14 Tagen. Das ist wieder ein Donnerstag und wieder um 20.30 Uhr hier im NRW-Mambel. Und damit schließe ich die Sitzung heute um 21.02 Uhr. Vielen Dank. Danke für die Sitzungsleitung. Ja,